Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 449 an Goethe, Jena, den 24. April 1798. Endlich bin ich wieder imstande, Ihnen selbst von meinem Befinden Nachricht zu geben. 14 Tage war ich zu allem unfähig, weil sich der Rheumatism in den Kopf gesetzt hatte, und noch darf ich vor den nächsten 8 Tagen nicht hoffen, ein Geschäft vorzunehmen. Es ist recht schade, dass ich bei dieser Unfähigkeit zum Arbeiten nicht wenigstens von den theatralischen Unterhaltungen in Weimar profitieren kann. Aber wenn mich auch nicht mein noch fortdauernder Husten ins Haus spräche, so fehlte es mir doch gänzlich an Stimmung für irgendeinen Geistesgenuss, und ich muss mich hüten, mich an ästhetische Dinge auch nur zu erinnern. Ich wünsche Ihnen desto mehr Vergnügen an Iflands theatralischem Besuch. Über die Wahl der Stücke haben wir uns hier gewundert, besonders aber hat mich die Wahl des Pygmalion befremdet, denn wenn darunter wirklich das Monodram gemeint ist, welches, deucht mir, Bender komponiert hat, so werden Sie mit Meyern einen merkwürdigen Beleg zu den unglücklichen Wirkungen eines verfehlten Gegenstandes erleben. Es ist mir absolut unbegreiflich, wie ein Schauspieler auch bloß von einer ganz gemeinen Praxis den Begriff seiner Kunst so sehr aus den Augen setzen kann, um in einer so frostigen, handlungsleeren und unnatürlichen Fratze sich vor dem Publikum abzuquälen. Dazu kommt noch, dass Ifland in seinem Leben nie eine Schwärmerei oder irgendeine exaltierte Stimmung weder zu fühlen noch darzustellen vermocht hat und als Liebhaber immer abscheulich war. Doch Sie werden ja sehen, und vielleicht ist auch an den Pygmalion nicht gedacht worden. Zu den Fortschritten im Faust wünsche ich Glück. Diese theatralische Zerstreuungen sollen Sie, denk ich, eher darin fördern als stören. Leben Sie recht wohl, meine Frau grüßt schönstens. SCH